Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Was habt ihr in eurem Leben schon getan, wovon ihr sagt, ich habe das nur wegen der Kohle gemacht? Sonst hätte ich es niemals gemacht. Das widerspricht einfach meinem Geschmack, meinen Gewohnheiten, vielleicht auch meiner moralischen Einstellung. Ich habe das nur wegen der Kohle gemacht. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen im Nachhinein, aber die Kohle war mir wichtig, oder ich bereue es sogar aufrichtig im Nachhinein. Also, Thema, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Wenn ihr mir etwas erzählen wollt aus eurem Leben, das so gelaufen ist, dann könnt ihr es gerne tun. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen. Das wisst ihr ja kostenfrei auch unter 0800 5678 110. Die Sandra ist dran. Sandra ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Sandra. Was ist es bei dir? Was hast du wegen des Geldes, allein wegen des Geldes getan? Ich habe mich prostituiert. Ich habe Drogen verkauft. Mhm. Ja. Du bist 18 Jahre alt. Ja. Wann fing das an? Wann hast du dich prostituiert? Mit 15 Jahren. 15, da bist du ja noch fast ein Kind. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Warum kam es dazu? Ja, meine Mutter hat mich rausgeschmissen mit 15 Jahren und der einzige Weg halt war für mich erstmal auf der Straße zu bleiben, weil ich Angst hatte, zum Jugendamt zu gehen. Hm. Warum hat die Mutter dich rausgeschmissen oder warum hattet ihr Streit miteinander? Wir haben uns einfach nicht mehr vertragen. Ich hatte meinen eigenen Kopf, ich wollte machen, was ich wollte. Hm. Meine Mutter hatte was dagegen. Hm. Hast du alleine bei deiner Mutter gewohnt oder gab es den Vater auch? Habt ihr in einer Familie gelebt? Nee, nur meine Mutter und ich. Nur bei deiner Mutter? Hm. Ja. Also es eskalierte so sehr, dass es klar war für dich, es geht nicht mehr, ich muss weg. Ja. Mhm. Und dann bin ich halt direkt nach Köln auf die Domplatte. Mhm. Und da habe ich dann halt mich mit den Punks, oder mit den Pennern, wie sie auch immer beschimpft werden, angefreundet. Und die haben mir dann halt erstmal geholfen, durchzukommen mit Geld und so. Die haben halt immer von ihrem Erschnorten, haben sie mir was abgegeben, damit ich halt so was zu essen holen konnte und so. Und irgendwann habe ich dann so erfahren, was sie dafür machen, halt ihren Körper dafür verkaufen. Ja, und da habe ich damit auch angefangen. Also einige von den Punks haben das auch gemacht, oder wie? Ja. Ja. Mhm. Wie ist denn dann so der erste Kontakt zu einem Freier, zu einem Kunden, wie man es immer nennen mag, entstanden? Ja, ich habe halt dann einen Freier bekommen. Also erstmal überhaupt, das war schon ein komisches Gefühl, weil es war ein alter Mann und hat mich schon so gierig angeguckt, also warum ich jeden Moment irgendwie auffressen würde und so. Und der hat dich draußen auf dem Platz da vor dem Dom angeguckt oder hat man ihn dir so vermittelt von den anderen? Ja, die anderen haben mir halt vorgeschlagen, also, ja, der bringt immer, gibt immer viel Geld und so. Wie alt war der Mann? So um die 50 oder so. Das war dein erster Freier? Ja. Wie war das erste Mal für dich damals? Grausam. Mhm. Wo habt ihr es geschämt? Ja. Wo habt ihr es gemacht? Im Freien oder bei Ihnen? Nee, im Auto. Im Auto. Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich halt gemerkt, dass man damit ziemlich viel Geld verdienen kann. Da habe ich dann halt weitergemacht bis zu meinem 16. Lebensjahr und dann bin ich schwanger geworden. Von einem Freier? Ja. Mhm. Und dann habe ich halt abgetrieben und durfte halt nicht weiterarbeiten. Und deswegen muss ich dann halt zu meinem Zuhälter Drogen verkaufen. Ach so, es gab dann auch einen Zuhälter? Ja. Du hast das nicht alles auf eigene Faust ausschließlich gemacht? Nein. Am Anfang schon? Am Anfang schon, so ein halbes Jahr ungefähr. Und dann habe ich halt einen Zuhälter bekommen. Wie bekommt man einen Zuhälter? Hast du das freiwillig gesagt, ich will jetzt mit jemandem das zusammen machen, oder wurde da auch Gewalt auf dich ausgeübt oder gedroht oder wie? Man hat mir halt gedroht, von wegen, ist es besser, wenn du einen hast, falls dir irgendwas passiert, dann kann dir wenigstens einer helfen. Mhm. Und ich bin halt auch durch meine Freunde, wie ich sie heute leider nur noch beschimpfen kann, bin ich halt an den Zuhälter rangekommen. Mhm. Du hast gerade gesagt, du konntest da ganz gut Geld verdienen. Was hast du am Anfang verdient ohne den Zuhälter pro Leistung, sexueller Leistung? 500 bis 600 Mark. So viel? Ja. Weil ich halt ziemlich jung noch war und auch nicht gerade schlecht ausgesehen habe, war dann halt sehr begehrt. Das ist ja wirklich dann super viel Geld, ne? Wenn du das auf einen. Was hast du denn damals da mit ihm viel Geld gemacht? Die erste Zeit, als du ohne Zuhälter warst. Mich in ein Hotel eingemietet, damit ich überhaupt mal ein Dach über dem Kopf hatte. Mhm. Und dann halt super viel eingekauft, Klamotten und Essen und so. Mhm. Wie viel Mal hast du es dann in der Woche gemacht? Das war immer unterschiedlich. Manchmal nur 10, 15 Mal, manchmal auch knapp um die 30 Mal. 30 Mal in der Woche. Das ist ja grauenhaft, wenn man sich vorstellt, dass du das mit so einem großen Ekel gemacht hast. Das war ein absoluter Ekel. Und andererseits hast du dann auch irrsinnig viel Geld verdient, ne? Mhm. So, jetzt kam der Zuhälter. Wie viel ist dir dann übrig geblieben noch? Ja, wenn ich ungefähr 500 Mark angeschafft habe bei einem Kunden, habe ich dann 100 bis 150 gerade mal gehabt. Mhm. Hat sich das denn im Laufe der Zeit, hat sich der Ekel ein bisschen gelegt? Hast du das dann professionell machen können oder war es immer schlimm oder ist es sogar noch schlimmer geworden? Es war immer schlimm. Mhm. Also, ich bin manchmal, wenn ich bei mir halt zu Hause im Hotel war, ich lag bestimmt 4-5 Stunden nur in der Badewanne, war mich am Waschen, weil ich mich von mir selber geekelt habe. So, und dann kamen die Drogendealerei auch noch dazu. Ja. Was hast du da ganz genau gemacht? Mit welchen Drogen hast du gedealt? Heroin, Kokain, mit Ecstasy, eigentlich mit so gut wie allem. Hast du selbst auch Drogen genommen? Ja, ich habe mit Ecstasy halt meine ersten Versuche gehabt und bin dann aber auf was Harmloses, also auf Haschisch gegangen. Mhm. Und also du bist nicht durch diese Tätigkeit des Dealens, bist du nicht süchtig geworden? Nein. Nein. Jetzt bist du 18 Jahre, dann hast du halt schon eine irre bewegte Vergangenheit hinter dir. Wie sieht es heute aus, wie geht es dir heute? Ja, es geht so. Ich bin jetzt auch in Therapie, weil ich das halt nicht verarbeiten kann. Das heißt, du hast das alles abgebrochen? Ja, ich habe alles abgebrochen. Ich bin durch einen Bekannten, also durch einen Jungen, den habe ich auf der Domplatte kennengelernt. Der hat mir halt geholfen, mit mir zum Jugendamt zu gehen. Mhm. Dass ich halt eine Wohnung bekomme. Das hat aber nicht geklappt. Und jetzt bin ich in einem Wohnheim. Mhm. Und jetzt gehe ich auch wieder zur Schule. Die du damals abgebrochen hast? Ja, ich habe alles abgebrochen gehabt. Ich mache jetzt gerade mal meinen Hauptschulabschluss. Wie kam das denn, nur durch den Kontakt mit dem Jungen, dass du radikal gesagt hast, ich kappe jetzt dieses Leben und fange doch was Neues an? Oder gab es ein Ereignis, das dich dazu bewogen hat zu sagen, Schluss, ich will es nicht mehr? Er hat sich halt gefragt, warum ich das mache und so. Meinte so, ja, da gibt es auch eine andere Möglichkeit und hat mich wirklich unterstützt. Also ist der Junge schon der Haupt, dein Engel, ne? Der dir geholfen hat, dich da aus. Mein absoluter Schutzengel. Hast du mit ihm heute noch Kontakt? Ja. Ist es dein Freund oder ist es nur ein guter Freund? Es ist nur mein bester Freund. Dann ihr seid nicht zusammen? Nein. Mhm. Hast du ja in der ganzen Zeit, wie du gerade erzählt hast, sehr viel Geld verdient. Jetzt hast du fast gar kein Geld mehr. Wie gehst du damit um? Also damit, dass du weniger Kohle in der Tasche hast? Es ist eine Umstellung, aber ich habe mir das Geld, was ich jetzt bekomme, dafür muss ich nicht meinen Körper nicht verkaufen. Und dadurch weiß ich, dass es gutes Geld ist und nicht so ein schmutziges Geld. Ja. Also du hast ja jetzt wirklich finde ich sehr erstaunlich, dass du das alleine alles geschafft hast. Du bist durch die Hölle gegangen, ein paar Jahre, und fängst jetzt an, mit 18 Jahren, ist es ja mal früh genug, dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und quasi neu aufzubauen. Mhm. Das ist ja schon mal eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Und Respekt auch zum Ausdruck bringen. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Mutter heute? Ich habe keinen Kontakt zu meiner Mutter. Ich hasse sie. Warum hast du sie so sehr? War es denn so schlimm bei ihr? Nein, ich hasse sie nicht dafür, dass halt wegen den Streitereien und so, das kommt in jeder guten Familie vor, das kommt selbst in einer Beziehung vor. Mhm. Weil sie mich mit 15 Jahren rausgeschmissen hat und mich wirklich selbst überlassen hat. Ach, dass sie dich allein gelassen hat. Ja, dafür hasse ich sie. Nun könnte ich mir vorstellen, dass da sehr viele Wunden zu heilen sind in dir, seelisch. Wenn du ja. so viel Sex wider deinen Willen gehabt hast, glaube ich, dass man da lange für braucht, ehe man sich so ein bisschen regeneriert. Du bist in einer psychologischen Behandlung? Ja. Ja. Hilft dir das weiter? Das hilft mir sehr. Mhm. Würdest du sagen, dass du wirkst noch sehr traurig, wie du das so erzählst? Würdest du dennoch sagen, dass du ein bisschen Mut jetzt gefasst hast und auch vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft guckst? Also durch die Therapie alleine bin ich schon viel glücklicher geworden. Mhm. Ich lebe mein Leben wirklich, wie es mir gefällt. Ich darf mir von keinem mehr Vorschriften machen. Mhm. Und mir geht's auch besser. Das ist doch toll. Ja. Das ist doch wirklich sehr schön. Bereust du diese Zeit sehr oder sagst du, es war so eine Zwangsläufigkeit, ich konnte gar nicht anders handeln damals? Ich würde am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen, diese Zeit. Aber nochmal gesagt, du hast die Notbremse gezogen mit Hilfe eines Freundes, aber immerhin, du hast es auch gemacht. Und du hast eine Chance für ein neues Leben und das ist ganz toll, finde ich. Mhm. Alles Liebe und von Herzen alles Gute, Sandra. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Hm. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Sandra hat gerade erzählt, dass sie sich prostituiert hat wegen des Geldes, weil sie in einer großen Notsituation war. Es gibt tausend andere Sachen, wo man sagt, ich habe das nur wegen der Kohle gemacht und ich fühle mich heute gut. Oder es gibt ja auch Leute, die sagen, ich fühle mich eigentlich aber ganz okay, ich habe das nur wegen der Kohle gemacht, aber so schlimm war es nun auch wiederum, nicht für mein Empfinden, für mein Inneres. Wenn ihr mir sowas erzählen wollt aus eurem Leben, könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Alex und Alex ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Alex. Hallo Domian. Was hast du nur wegen des Geldes getan? Und zwar, ich habe eine Internetseite und der Clou an dieser Internetseite ist, dass man nach 5 Sekunden per 090 eingewählt wird, ohne dass man es mitbekommt. Und wenn man weitere 5 Sekunden wartet, ohne dass man es merkt, wird man auf Pornoseiten drauf manövriert, sag ich einfach mal. Das geht also. Man kann, ohne dass man es merkt, in eine 090er Nummer reinkommen und muss das dann auch bezahlen. Ja, mit 3,63 sogar. Und man sieht nicht, es ist kein irgendwie kein Hinweis auf dem Bildschirm, dass jetzt eine 090er Nummer angewählt wurde. Nein. Das ist ja krass. Ja, so eine Seite hast du. Wie kommt man an so eine Seite? Das heißt, ja, ich habe mit einem Kumpel haben wir das mal gemacht. Mhm. Und zwar, wir waren 17 und 18, hatten arge Geldnöte. Mhm. Und ja, was haben wir dann geguckt? Abends durchs Fernsehen, also dann kamen dann diese 090 Sachen. Mhm. Und dann sagte ein Kumpel von mir aus Spaß, ja, das könnten wir dann auch mal machen. Mhm. Und wir sind beide eigentlich recht gut in Informatik. Mhm. Er konnte ein bisschen programmieren und er hat diesen Dialer dann programmiert, dass er irgendwie unverdeckt bleibt. Wie er es gemacht hat, weiß ich wirklich nicht. Und ich war dann halt für den Inhalt zuständig. Wir haben es einfach mal aus Joke gemacht. Wir hatten gedacht, wir kommt eh nicht irgendwie groß raus oder so. Ja. Und dann kam es halt so. Dann habt ihr das arrangiert. Ja. Aber wie habt ihr das dann hinbekommen, dass ihr das Geld von dieser 090er Nummer dann auch bekommt? Das muss man irgendwo anmelden oder registrieren lassen. Normalerweise muss man das ja bei der Telekom oder so anmelden. Und die wollen obszöne Telefongebühren dafür haben. Mhm. Das heißt, die Kaution für die 090 Nummer beträgt schon allein 1000 Mark pro Monat. Mhm. Und im Internet gibt's einen Anbieter, der bietet 090 Nummern kostenlos an. Das heißt, normalerweise verdient man 3,63 Mark, bezahlst du, wenn du da anrufst, und der Kunde bekommt, also dem die Nummer eigentlich gehört, 2,70 Mark davon. Ja. So, aber dieser Internetanbieter schaltet sich da dazwischen und nimmt eine kleine Gebühr davon ab, sodass man die Nummer dann umsonst bekommt. Und da habt ihr euch rangehängt? Ja. So, und dann ist das Geld, was da verdient wurde, auf ein Konto von euch geflossen? Richtig. Ja, wie viel habt ihr da verdient? Es kam darauf an, wie viel User pro Monat so reinkamen, aber es waren mit allen Abzügen bestimmt 2.000-3.000 Mark für jeden. 2.000-3.000 Mark. Nun musste man ja auch erstmal an deine Seite rankommen. Wie hast du das publik gemacht, dass man deine Seite anklickt? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man trägt sich, man geht erstmal in diese Chats rein und es gibt einen ganz bekannten Chat, da muss man Name und ein Profil eintragen. Mhm. So, wenn man dieses Profil nimmt, kann man eine Internetadresse eintragen. Mhm. So, wir haben erstmal diesen Dialer nicht installiert, sodass er direkt anspringt. Dann haben wir erstmal eine Seite gemacht, die so publik ist, dass, ja, dass jeder drauf anspricht erstmal. Ich verstehe. Mhm. So, und dann, ja, das gemacht. In der Hoffnung, dass dann viele anklicken. Richtig. Und dann war es dann passiert. Und dann sich auch weiterempfehlen. Und der zweite Trick ist zum Beispiel auf Homepages, die bekannt sind, wo viele Leute drauf sind, ins Gästebuch eintragen. Ach so. Mit einem kecken Spruch da drauf und dann besucht auch mal unsere Seite so. Also ganz, www sowieso ganz, sowieso. Ganz mies, ne? Eigentlich schon, ja. Ganz mies, wenn man vielleicht Leute meinen es gut und wollen mal gucken oder werden eingeladen von euch und ihr zockt die dann ab. Richtig. Wie lange habt ihr das gemacht? Du bist jetzt 18, hast du gerade, habe ich gerade gesagt. Ja, wir haben es ungefähr anderthalb Jahre gehabt. Anderthalb Jahre und im Monat 200.000 Mark rumgekommen. Ja. Ist das aufgeflogen oder? Es ist jetzt aufgeflogen, ja leider. Wie ist das aufgeflogen? Wie es wirklich aufgeflogen ist, hat uns die Polizei bis jetzt noch nicht gesagt. Das Verfahren läuft jetzt. Mhm. Man hat uns angezeigt wegen Betrug. Mhm. Ja. Und wegen Urkundenfälschung. Das heißt, da kann eine ganze Menge Unannehmlichkeiten können da auf euch zukommen. Ja. Ja. Die Anzeige läuft, das heißt, das ganze Verfahren ist jetzt in Aktion. Richtig. Und was auf euch zukommt direkt, konkret, weil hast du mit einem Rechtsanwalt schon gesprochen, was euch dann drohen könnte an Strafen? Wir wissen es nicht wirklich, was auf uns zukommt. Der Rechtsanwalt meinte, es könnte 4 bis 5 Jahre geben, wenn es hart auf hart kommt. Wow. Aber dass wir noch nicht vorbestraft sind oder so, könnte es, wenn wir mal Glück haben, dass es auf Bewährung rausgeht. Mhm. Ja. Ihr wart ja auch noch beide unter 18, als das passiert ist. Ja. Ja. Ja, einer war unter 18. Nun ist es aufgeflogen. Du hast ja nicht freiwillig gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber ich höre damit auf. Wenn es nicht aufgeflogen wäre, gäbe es das wahrscheinlich heute noch. Ja. Du Schwein. Du Schwein. Ja, im Ernst. Das hört sich doof an, aber ja. Wenn ich ehrlich bin, so Leute, die auf so Seiten rumsurfen oder zumindest nachher wissen, dass man sich auf so Pornoseiten befindet, selbst wenn sie es nicht wissen, dass sie per 090 eingewählt sind, hört sich zwar krass an, aber die haben es nicht anders verdient. Du meinst, die sind selbst schuld? Die sind selbst schuld. Mhm. Man muss nicht so 090 Sachen anklicken, klar. Mhm. Also, wir lernen ja alle daraus jetzt, was du erzählt hast, dass man äußerst vorsichtig sein soll, im Internet irgendwelche Pornosachen überhaupt sich anzugucken, auch wenn da kostenlos steht, könnte irgendwie verdeckt so etwas damit verbunden sein. Richtig, ja, wenn ich so einen Tipp geben kann, ist es aber nicht die einzigste Seite. Mhm. Nur habt ihr in der Zeit ganz schön Kohle verdient. Ja. Was habt ihr mit der Kohle gemacht? Wir haben uns ein teures Auto gekauft, zumindest ich. Mhm. Haben uns ein paar Wünsche erfüllt, neue PCs und so. Mhm. Und naja, mein Zimmer ist gut ausgestattet mit Multimedia und. Aber ist das nicht zu Hause aufgefallen? Haben deine Eltern nicht gesagt, hey, wo hast du das Geld für das Auto, ja? Nee, ich wohne jetzt alleine. Mhm. Hatte ziemlich Stress mit meinen Eltern, deswegen kam auch in diese Finanznot. Und mit meinen Eltern habe ich jetzt eher weniger Kontakt noch. Ach so, das Ganze ist auch noch aus einer Finanznot heraus entstanden. Nicht nur es war nicht nur so eine verrückte Idee. Nee, und wir waren wir wussten zum Teil nicht, wie wir unsere Miete finanzieren sollen. Mhm. Ja. So, jetzt ist schlagartig der Geldhahn zugedreht. Ja, erstmal schon. Und wie finanzierst du jetzt oder ihr euer Leben? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Genau. Ja, so halbwegs mit Nebenjobs jetzt. Aber wir wohnen auf so einem kleinen Dorf, nicht viele Einwohner. Und wenn sich das Teil rumspricht, dass das so gelaufen ist mit polizeilichem Verfahren und Pipapo, wird schon schwer. Mhm. Gehst du noch zur Schule? Ja. Das auch. Das auch. Aber du siehst, dass man auch mit normalen Nebenjobs auch Kohle verdienen kann. Ne? Ja, klar. Also auf legalem Wege. Richtig. Ja. Sicher. Ja, ich wünsche euch die verdiente Strafe, wie immer sie sein mag. Ich hoffe nicht. Bitte? Ich hoffe nicht. Ja. Okay, Alex, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Ciao. Abend noch. Ja, ciao. Ciao. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Das sagt auch Anja und Anja ist 30 Jahre alt. Anja hat aufgelegt oder die Leitung ist weggebrochen. Dann habe ich Katharina. Katharina, 19 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Morgen. Was ist bei dir? Ja, ich habe mich auch prostituiert. Ja. Ja, und das war bis vor 4 Monaten, habe ich das ein Jahr lang getan. Mhm. Allerdings nicht auf der Straße, sondern in einem Club. Wie lange hast du es gemacht? Fast ein Jahr, also 10 Monate ungefähr. Mhm. Wie hat das bei dir angefangen? Ja, ich habe damals eine Freundin, also okay, die Freundin habe ich immer noch, habe ich kennengelernt und habe mich halt immer gewundert, warum sie so viel Geld hat und sich so viel leisten kann, weil durch einen normalen Nebenjob kann das nicht sein. Ja, und dann hat sie mir das halt erzählt und dann habe ich auch damit angefangen. Also mich hat da keiner zu gezwungen oder so, ich habe einfach nur getan, um halt viel Geld zu haben. Aber das fängt man ja dann nicht irgendwie so an, man muss das ja organisieren. Wie bist du an deine Freier gekommen? Ja, also das war in einem Club und dann bist du halt einfach da und da kommen die Leute hin. Man inseriert in der Zeitung und in irgendwelchen Zeitschriften und da kommen die Leute halt dahin und ja, man kann sich die auch aussuchen. Also ich musste jetzt nicht jemanden nehmen, der mir absolut nicht gefällt oder so. Ja, und dann funktioniert das halt einfach. Aber beim ersten Mal, das war echt für mich die absolute Hölle. Wie war das erste Mal? Wer war das? Erzähl mal. Ja, also der war jetzt nicht so alt wie bei dem Mädchen vorhin. Der war ungefähr 30 und sah eigentlich auch ganz gut aus, aber ich bin normalerweise nicht so der Typ, der direkt mit jemandem intim wird. Und dann war das halt eine unheimliche Überwindung für mich. Und danach habe ich auch total gezittert und habe erstmal 2 Stunden gebraucht, um mich zu beruhigen. Wo ist das passiert? Da in diesem Club? In diesem Club, in ja. Diesem Club, ja. In einem Raum irgendwo zurückgezogen. Ja, klar. Ja. Ja. Und nach dem ersten Mal ging es aber dann. Also dann war irgendwo, habe ich das dann überwunden und dann hatte ich auch keine Probleme mehr oder weniger. Wie oft hast du Kunden bedient in der Woche? Ja, also ich bin ungefähr 4 bis 5 Mal die Woche und war dann manchmal 8 Stunden da und es kommt drauf an, wie viel los ist. Und manchmal 3, 4 und manchmal war auch einen Tag gar nichts los. Hast du auch so viel verdient wie Sandra? Ja, nee, so viel nicht. Wie viel hast du pro Mann verdient? Ja, also kommt drauf an, zum Beispiel nur Französisch dann halt 100 Mark oder für eine Stunde ca. 300 Mark. Also so viel war es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, dieses so in dem normalen Leben, im normalen Umfeld dann geheim zu halten. Ja, es geht schon. Also ich habe halt auch nicht jetzt so viele Bekannte gehabt dann und hatte halt nur ein paar gute Freunde und die sind damit auch dann klargekommen. Und wenn ich dann allerdings jemanden kennengelernt habe, weil ich bin dann am Wochenende auch viel feiern und am Anfang habe ich mich dann gar nicht getraut, das zu erzählen. Und wenn ich mich dann getraut habe, dann haben die Männer dann auch meistens gesagt, ja, ist okay, ich komme damit klar. Aber letztendlich sind sie das dann überhaupt nicht und haben dann noch dumme Sprüche gezogen und so. Wie war es so mit deinen Eltern? Haben die irgendwas geahnt? Ja, also mein Stiefvater, der darf das auf gar keinen Fall wissen. Der würde damit überhaupt nicht klarkommen. Und meine Mama, die war halt ziemlich geschockt, aber sie hat es dann mehr oder weniger toleriert. Ach, die hat das dann erst, hat sie es rausgekriegt oder hast du es ihr? Nee, ich hab's ihr gesagt. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Ein Jahr läuft das jetzt. Nee, ist vorbei, seit 4 Monaten. Ist es vor 4 Monaten vorbei? Ja. Wie kam es, dass es vorbei war? Ja, ich habe dann einfach gemerkt, ich habe zwar viel Geld und kann mir alles leisten und mein Geld verprassen, aber irgendwas hat mir gefehlt und ich war damit nicht glücklich. Und beziehungstechnisch lief dann natürlich gar nichts. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Und das lässt jetzt bleiben und muss halt gucken, dass du auch dein Geld auf andere Weise verdienst. Wie verdienst du jetzt dein Geld? Jetzt gehe ich jobben, kellnern und versuche dann halt nächstes Jahr noch einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ja. Was hast du vorher gemacht? War ich halt in der Schule und auch hier mal gearbeitet und da mal. Du erzählst das relativ locker. Bei Sandra vorhin war das ja ein ganz anderes, glaube ich, noch ein anderes Ding. Die hat ja einen ungeheuren Ekel gehabt vor diesen Männern oder überhaupt vor dieser Tätigkeit. Das war bei dir nicht so. Du hast das eher professionell gemacht. Ja, nicht professionell, das würde ich nicht sagen. Aber nee, aber du hast es so für dich eher so trennen können, sagen wir es so. Oder? Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich habe jetzt damit abgeschlossen und ich habe damit auch keine Probleme mehr darüber zu reden. Aber nochmal machen möchte ich es trotzdem nicht. Es ist nicht so, dass du jetzt im Nachhinein noch große seelische Probleme hast oder Ekelgefühle noch hochkommen, wenn du an gewisse Szenen denkst. Das ist nicht der Fall. Nein. Das ist nicht der Fall. Nein, ich meine, okay, da war schon der eine oder andere bei, der war dann echt super eklig. Aber es geht eigentlich jetzt. Bereust du das, dass du das gemacht hast? Ne, ich denke mal, das war eine Erfahrung und aber ich würde es echt nie wieder machen. Und die Freundin, also, macht die das noch, die dich da reingezogen hat so ein bisschen? Ich glaube ja, also soweit ich gehört habe schon. 4 Monate bist du jetzt aus dem Milieu wieder raus. Ja. Wie sieht das jetzt mit Beziehungen aus? Hat sich schon was ergeben bei dir? Nein, also ich habe den einen oder anderen kennengelernt, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt einen neuen Freund oder jemanden, mit dem ich was aufbauen möchte, was Längeres. Gut, das muss ja auch nicht so schnell jetzt passieren. Nee, ich bin auch ganz gern im Moment noch für mich alleine. Und ja. Hat man überhaupt, wenn man in so einem Job ist, so eine Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach einer... Ja, klar, weil das ist ja keine so Zuneigung, die ist ja nicht da. Und jemand, der mir einfach nur zuhört und für mich da ist, das habe ich ja gar nicht gehabt. Und ich habe das ja auch probiert. Hat man, das verstehe ich, dass man Sehnsucht dann vielleicht nach in der Innigkeit hat und genau. So. Hat man auch Sehnsucht nach Sexualität? Wenn ja klar, weil für mich ist ja da kein Spaß bei gewesen. Mhm. Das war ja einfach nur Arbeit. Du hast kein einziges Mal... Die andere Arbeit auch. Ja, du hast kein einziges Mal bei dieser Arbeit einen Orgasmus gehabt? Nein. Kein Mal? Nein. Mhm. Nein, das war für mich ein Job wie andere im Büro sitzen. Mhm. Ich habe das einfach getan und das war's für mich. Ich habe es nur wegen des Geldes getan, sagt Katharina. Ja. Aber es ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel und ein Teil deiner Biografie und nun ist es dann auch gut so. Ja. So siehst du das. Mhm. Genau. Danke für deinen Anruf. Okay. Alles Gute weiterhin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Melli, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo. Hallo Melli. Ja, hallo, hier ist Melinda. Melinda? Ich bin tierisch aufgeregt. Aber darf ich Melli sagen? Ja, darf Melli sagen. Wobei Melinda natürlich auch sehr toll klingt. Dankeschön. Du hast eine nette Stimme. Ja, die wird ja auch ordentlich vermarktet. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, wenn du mein Herz schlagen könntest. Ich höre so im Hintergrund das Herz schlagen. Aber ich höre gerne Frauen Herz schlagen. Danke. Melli, was hast du angestellt? Nur wegen des Geldes? Oder was stellst du vielleicht immer noch an wegen des Geldes? Ich bin seit einem Jahr, mache ich Telefonsex mit da? 190ern. Es ist verrückt, dass man ich immer sofort die Frauen erkenne, die Telefonsex machen, weil die immer so tolle Stimmen haben. Ja, ich bin da auch ganz lustig reingerutscht, denn ich war vorher in einem Callcenter, ganz seriös, von Firma zu Firma so als Aushilfe. Achso, und da hast du das schon so ein bisschen trainiert? Nein, ich habe es nicht trainiert, aber anhand meiner Stimme wollten die Männer, also die Marketingchefs, eigentlich mehr mich kennenlernen als das, was ich eigentlich jetzt von denen rein firmentechnisch wollte. Geschäfte mit, die wollten keine Geschäfte mit dir machen, sondern wollten mit ja, dir... Ja, die wollten mich lieber treffen, Kaffee trinken und solche ja. Sachen. Also ohne mich gesehen haben, jetzt einfach nur über die Stimme. Ne? Ja. Mhm. Jetzt nochmal... die Grundfakten. Wie lange bist du jetzt in dem Geschäft genau tätig? Ich bin jetzt in diesem Geschäft circa anderthalb Jahre. Also als Telefonsexerin meine ich jetzt, ne? Als Telefonsexerin anderthalb Jahre und seit 5 Monaten ungefähr verkaufe ich also mein Aussehen praktisch noch dazu via NetMeeting, ne? Das sind diese Cam-Programme, so. Die im Internet laufen, diese Gratis-Programme von Firma XY, sage ich jetzt mal. Und dort verkaufe ich jetzt eben auch noch mein Aussehen. Ne? Ich habe mein ganzes Zimmer danach eingerichtet. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen fragen, da kenne ich mich nicht so aus. Sind das Sexprogramme im Internet? Nein, das sind im Grunde genommen Chatprogramme, wo man eben auch ein Bild zu haben kann per Webcam. Mhm. Und das sind unterschiedliche Server und auf diesen Servern turne ich eben rum. Aber ein ordentliches Bild oder ein Nacktfoto? Erstmal bekleidet, ne? Erstmal denn bekleidet. Verpackte Ware sieht doch immer interessanter aus. Aber machst du denn dann für diesen Webcams auch Striptease? Ja. Ach, das schon, das meinte ich jetzt, ich ja. Ich ziehe mich aus, aber... Und diese, lass mich fragen, und diese Kamera, diese kleine Cam steht bei dir zu Hause neben deinem PC? Genau. Und du hast quasi dein Studio bei dir zu Hause eingerichtet? Genau, ich habe dieses Studio bei mir zu Hause eingerichtet. Das heißt, wenn ich also eine bestimmte Programmierung eingeben würde in meinen Computer, könnte ich dich sehen? Genau, es ist ein bestimmtes Programm, das gibt es praktisch zu jedem Betriebssystem, ja. Zu den gängigen und da können die Männer sich dann, und die Männer nutzen es auch überwiegend für Sex. Kann man denn dann mit dir auch kommunizieren? Kann man auch chatten mit dir währenddessen? Oder man kann mit mir erst chatten und man muss mich dann aber anschließend anrufen über diese 990-Nummer. Ach so. Ne? Dann kostet das richtig Kohle, ne? Das kostet dann 3,63 Mark pro Minute. Ja, dann telefoniert man und währenddessen entkleidest du dich oder machst irgendwelche... erotischen Dinge. Genau. Ich habe dann eben Toys und all solche Sachen. Und wie weit gehst du denn? Gehst du so weit, dass du dich auch selbst befriedigst dann vor der Cam? Ja. Das ja. Ja. Sagt doch, sie ja. Mit einem klein wenig Peinlichkeit? Jetzt, wenn ich das so sage, ist mir das schon ein bisschen peinlich. Ja. Während ich dort im Netmeeting bin, okay, ich kann entscheiden, das ist eben so der kleine Unterschied zur Prostitution. Ich kann selber entscheiden, im Moment, wie weit ich gehe. Ja, und der entscheidende Unterschied besteht ja auch darin, dass das absolut safe ist, ne, was du da machst. Und du bist ganz für dich alleine. Es ist so eine virtuelle Welt irgendwie, ne? Ja, ich lebe eigentlich komplett alleine, ne? 24 Stunden am Tag. Ja. Denn, mein Hauptlebensinhalt ist mittlerweile der PC, ne? Mhm. Jetzt nochmal zurück zu dem Telefonsex. Machst du den auch von zu Hause aus? Das mache ich alles von zu Hause aus. Du bist also angeschlossen an so eine Agentur irgendwie? Und genau, die haben eine 090er-Nummer auf meinen Anschluss geroutet. Und du machst gerade ein kleines Päuschen, isst ein Bütterchen und denkst, du musst mal bei Domian an. Und erzählst das, oder wie? Nein, ich habe jetzt heute nicht gearbeitet, ich habe meine Tage. Achso. Gut, dann ist Domian dafür natürlich. dann darf Domian ran. Ich habe das gerade gesehen, durch Zufall, so zwischendurch schaue ich immer mal bei dir rein, wenn es mehr vielleicht interessiert ist, andere auch mal was also, ich mache. Bist du so ganz selbstständig bei dir in der Wohnung? Selbstständig ist gut, einsam und alleine. Das ist ein Einzelkämpferjob. Bist du auch einsam? Es hat schon seine Gründe, dass ich das mache. Ne? Welche Gründe sind das? Ich bin Agoraphobikerin. Was ist das? Agoraphobikerin, ich habe Platzangst und Panikattacken. Und ich kann meinen normalen Beruf nicht mehr ausüben. Und was war dein normaler Beruf? Ich habe im Verkauf gestanden. Und, ach, das ist ja interessant. Das heißt, aufgrund dieser Phobie, die du hast, der Phobien, kannst du nicht mehr raus? Ja. Und bist darauf angewiesen, in deiner Wohnung zu bleiben, mehr oder weniger lange? Also ich kann normal im Arbeitsleben eben nicht mehr so teilnehmen. Und da hast du gedacht, jetzt muss ich irgendwas improvisieren, ich muss Kohle haben und mach sowas. Genau, Kannst du gar nicht aus der Wohnung rausgehen? Doch, ich kann schon raus, aber eben sehr eingeschränkt. Ne? Einkaufen, das geht. Einkaufen, eben so diese täglichen Sachen, die habe ich mir schon zurückerkämpft. Es gab Zeiten, wo ich überhaupt nicht raus konnte. Aber es ist wirklich dann ein sehr einsames Leben. Du hast, das brauche ich wahrscheinlich gar nicht zu fragen, du hast auch keinen Freund. Nein. Hast du denn eine Freundin, ein paar Menschen zumindest, die dir ein bisschen nahe sind? Ich meine, ich habe das ja noch nicht immer gehabt. Da ist also ziemlich viel an Freundschaft auch eingeschlafen. Jetzt beziehe ich eigentlich meine neuen Bekanntschaften eigentlich nur über das Telefon und über das Netmeeting. Wobei ich sagen muss, da sind auch sehr, sehr nette bei. Ne? Aber es ist so wenig real irgendwie, ne? Oder hast du schon mal jemanden getroffen auch? Nein. Obwohl mir da wirklich schon viel Geld für geboten worden ist. Also da würde manche Prostituierte von nahe erblassen. Aber da ist dann eben meine Grenze allein schon durch die Gesundheit. Ich selber habe auch irgendwo ein bisschen Angst, ne? Jemanden, da sind wirklich sehr, sehr nette bei. Es ist also nicht immer nur Job, ne? Ja. Und aber sich dann gegenüberzustehen ist doch was anderes, als wenn man sich doch sehr distanziert durch diesen PC eigentlich sieht und miteinander kommuniziert. Absolut. Hast du denn auch schon mal Partner, die du auch sehen kannst, die auch eine Cam haben? Ja, das ist ja das Schöne bei NetMeeting. Ja, es gibt ja Cam-Programme im Internet, also zum Beispiel, was der junge Mann vorhin angesprochen hatte, mit diesen Dialern, da sitzen ja auch in der Regel Frauen hinter mit Cams, die können ihre Partner nicht sehen. Und der Vorteil bei NetMeeting ist, dass ich selber sehen kann, wenn die auch eine Cam haben, mit wem ich eigentlich zu tun habe. Das ist ein Programm von Windows, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Ja, das ist ja interessant. Das heißt also, die Männer sehen dich, während du erotische Dinge tust. Und du kannst aber auch die Männer angucken. Ich kann sie also auch beobachten. Und die machen dann auch erotische Dinge. Genau. Viele ziehen ja auch ihren Lustgewinn daraus, ne, dass man ihnen zuschaut. Erotisiert dich das? Teilweise ja, teilweise stößt mich ab. Bleibt denn, wenn man, wie viele Stunden am Tag machst du es eigentlich? Ich mache das, ist eigentlich auch unterschiedlich. Kommt auch auf meine Tagesform an, wie ich also gesundheitlich fit bin. Ne? Ob ich auch Lust habe, also da kann ich schon noch ein bisschen splitten. Ne? Wenn ich also nicht will, dann will ich nicht. Ne? Aber es sind schon viele Stunden am Tag. Aber es sind schon viele Stunden am Tag. Worauf ich hinaus will, bleibt da überhaupt noch so ein Rest von privater Sexualität, privater Lust, die du eigentlich nicht dann im Internet und vor Kamera und Mikrofon leben möchtest, eigentlich eine Sehnsucht? Nach persönlichem Kontakt, also ich meine, ich habe schon zwischendurch persönlichen Kontakt, aber den ziehe ich natürlich nicht auf den Internet. Teilweise ist es sogar anregend, sagen wir es mal so. Also wenn da wirklich nette Männer sind, die also selber auch verstehen, eine Frau anzuheizen, sei es durch Worten oder eben auch durch ihre Handlungen, ich weiß ja nicht, ob Minderjährige jetzt zuhören, dann ist das natürlich auch teilweise schon. Das heißt, du hast deine Lust und du hast auch ab und an mal einen Orgasmus, während du arbeitest. Genau. Ja. Oder ich habe irgendwann schon mal jemanden hinterher angerufen, habe gesagt, komm zu mir und dann bin ich über den hergefallen. Wie, der ist denn noch zu dir gekommen? Nein, aus meinem Bekanntenkreis. Ach, aus deinem Bekanntenkreis. Dass ich dann sage, komm her und dann überfalle ich dich. Achso. Ach, so einen engen Bekanntenkreis gibt es dann doch noch. Ich hatte gerade schon die Sorge, dass es kaum mehr jemand um dich herum geht. Nein, also... Anderthalb Jahre machst du das. Und, also mit der Cam jetzt seit einem halben Jahr. Bist du glücklich mit diesem Leben? Sagen wir so, ich habe mich jetzt damit arrangiert und ja, abgefunden jetzt nicht unbedingt. Ich würde auch ganz gern ein anderes Leben führen, aber das ist eben, das ist nicht eben schlichtweg so, mein Problem. Jetzt will ich dir was sagen, Melli. Mhm. Wenn du diesen Job so machen würdest, wie du ihn machst, auf der Basis absoluter Freiwilligkeit und dazu sagst, das ist mein Ding und ich mach's gerne, würde ich dir jetzt überhaupt gar nichts sagen. Wer bin ich? Kann ich, würde ich gar nicht mir anmaßen. Mhm. Bedenklich finde ich an dieser ganzen Sache ist, dass das aus dieser Not herausgeboren wurde, aus deiner psychischen Krankheit quasi heraus. Und da finde ich eigentlich, müsstest du doch eher an die Wurzeln gehen und diese Krankheit erstmal in den Griff bekommen, die Phobie erstmal. Das habe ich schon ausprobiert. Und funktioniert nicht? Nein, ich war schon zur Reha, alles. Ich war schon 2 Monate weg in der Klinik. Ja, 2 Monate reicht das. Das ist sehr hartnäckig und da lässt sich auch so schnell nichts dran ändern. Ist es ein Lernprozess, das habe ich mir lange angelernt, ohne dass man es merkt. Aber du bist erst 26? Und da würde ich das aber nicht so schnell aufgeben und die Pflicht ins Kommen. Nein, ich gebe das auch nicht auf, um Gottes Willen. Nein, nein, nein, nein. Aber du hast noch nie eine... Also ich habe jetzt hier nicht mit meinem Leben abgeschlossen. Nein, aber dich vielleicht damit abgefunden, dass du diese Phobien hast. Ich habe mich damit arrangiert, sagen wir es mal so, nicht abgefunden. Das ist ein Unterschied. Darf ich dir denn ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Vielleicht kann sie dir ein paar interessante Tipps noch geben, was du tun könntest dennoch. Über das hinaus, was du... Bitte? An Psychologen bin ich natürlich immer interessiert, das ist ganz klar. Ja. Aber es ist eben nicht nur eine Not, es macht eben auch Spaß. Ja. Das muss man jetzt ganz klar nochmal dazu sagen, weil man kann sich aussuchen, wen man nimmt und wen nicht. Mhm. Okay, also es sind beide Seiten so bei dir da. Genau, es sind beide Seiten. Meine Psychologin heißt Anna heute Nacht. Bitte? Meine Psychologin heißt Anna heute Anna. Nacht. Anna. Und die würde dich, wenn du jetzt auflegst, dann ruft die Anna dich zurück und ihr könnt ein bisschen plauschen und sie kann dir vielleicht noch ein paar Tipps geben. Ja, super, Domian. Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja, mir auch. Mein Herzklopfen hat sich so langsam auch abgebaut. Siehste, so muss das doch auch sein. Es ist alles gar nicht so schlimm. Ich wünsche dir alles Gute. Bisschen netter. Dankeschön. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Danke. Und toll, dass sich vielleicht doch eine Genesung irgendwie einstellt. Leg auf und wir rufen zurück. Vielen Dank. Okay, schönen Abend noch. Dankeschön, ciao. Tschüss. 1.36 Uhr und 50 Sekunden, jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 37 und 27 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Gibt es Dinge, die ihr in eurem Leben nur wegen des Geldes getan habt oder die ihr vielleicht immer noch nur wegen des Geldes tut, wo nicht so viel Spaß und Lust reinspielt? Gerade haben wir es gehört, es kann natürlich auch Spaß und Lust mitspielen, aber... wo das Geld doch überwiegt. Wenn so etwas in eurem Leben vorgekommen ist oder sogar im Moment noch vorkommt und ihr mir das erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Andreas. Hallo. Andreas, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Richtig. Guten Morgen. Du Hallo. Hi. Erzähl. Ja, ich habe Anfang dieses Jahres... bin ich von einem Kerl angesprochen worden und der hat mir angeboten, für ein paar Mark Drogen von Holland nach Deutschland zu bringen. Und da ich in sehr großer Geldnot war, habe ich mich auf diesen Handel eingelassen und wurde dann an der Grenze zu Deutschland von dem Bundesgrenzschutz aufgefangen und bin dann für 8,5 Monate in U-Haft gewandert. Für 8,5 Monate? Ja, genau. Das heißt, du bist noch gar nicht lange draußen? Bitte? Das heißt, du bist noch gar nicht lange draußen? Nee, ich bin am Dienstag hatte ich meine Verhandlung und konnte dann mit meinen Eltern nach Hause fahren. Ja. Und ja, dann habe ich gerade dann halt eingeschaltet und habe gelesen, um welches Thema es geht. Ja, das passt natürlich ganz genau, ne? Das passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Und da habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal und ja. Wir blättern nochmal zurück. Wie wird man denn einfach angesprochen? Von wem? Sowas zu machen? Das hat sich in einem... homosexuellen Pornokino ergeben. Ja, das ergibt sich oft in solchen, wenn man da Leute kennenlernt, nachts irgendwie in dubiosen, einschlägigen Kinos, die es dann halt so gibt. Das war in Holland? Das war in Holland. Ja. Und ich habe einen Trip nach Amsterdam gemacht, einfach so, weil ich musste mal raus. Mir sind hier sämtliche Decken auf den Kopf gefallen. Angefangen hat das eigentlich schon viel früher. Also ich habe auf einer Tankstelle gearbeitet, 3 Jahre in der Nachtschicht, und habe da 2 Überfälle mitgemacht und hatte dann irgendwann so richtig regelrecht Paranoia, also da noch in der Nachtschicht zu arbeiten. Also jeder Motorradfahrer, der vorbeikam, der vermummt war, der hat mich also völlig nervös gemacht. Und ich habe dann kurzerhand gekündigt, weil ich das irgendwie alles nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig ertragen konnte. Und damit fing das ganze Desaster dann an. Die Geldproblematik. Richtig, genau. Hast du irgendeinen richtigen Beruf auch gelernt, eine Ausbildung? Ich hab eine Ausbildung als Verkäufer im Lebensmittelbereich. Ja. Und habe aber auch 10 Jahre lang im Schauspielbereich gearbeitet, habe Travestie gemacht, Kabarett, auch unter anderem für einen anderen großen Sender in Norddeutschland. Also wir sind fast Kollegen. Ja, so ein bisschen. Ja. Beim Satire-Magazin habe ich gearbeitet. Also, in der Schule, in dem Sexkino, in dem Pornokino hatte ich jemand angesprochen und dir dieses Angebot gemacht. Wie viel Geld ging es da eigentlich? Es war abgemacht, dass ich 2 Kilo nach Deutschland fahre. 2 Kilo Haschisch? Ja, Marihuana. Marihuana. Und es wurden mir dann 3 Kilo reingepackt, weil ich überhaupt keinen Überblick hatte, wie viel das überhaupt ist in den Mengen. Optisch war das für mich überhaupt nicht abzuschätzen. Wo haben die wie haben die dir das übergeben? In einer Tasche oder in einem Paket? Ich bin nach Holland gefahren, auch unter anderem, um vielleicht ein paar Auftritte an Land zu ziehen, irgendwie, um dann ein paar Aufträge mich mal umzuhören. Und hatte dann auch Kostüme dabei, und das war dann natürlich eine gute Möglichkeit, das irgendwie unterzubringen. Und das wurde dann einfach ganz locker flockig in den Kofferraum gelegt, und dann bin ich halt dann wieder nach Hamburg zurückgefahren. Dann hat man mich dann abgegriffen. Und da sollte in Hamburg, sollte derjenige, der es in Empfang nimmt, sollte dir das Geld geben? Richtig, genau. Mit dem sollte dann alles weitere abgewickelt werden. Nur da bin ich ja dann eben nie angekommen. Das ist dann ja schon, der Weg war ja schon viel früher zu Ende. 800 Mark. Bitte? 800 Mark. Ich sollte 2000 Mark bekommen. 2000 Mark für die für die Übergabe, Wie kam das jetzt eigentlich, dass, war das so ein Zufall, war das so eine Stichprobe, dass der Bundesgrenzschutz dich erwischt hat? Das ist es eben, was ich nicht weiß, weil ich habe dann eben in der Zeit, in der ich da in U-Haft gesessen habe, schon auch eine Menge gelernt darüber oder viel gehört darüber, was, wie es abläuft, dass also Leute angesprochen werden, wenn man merkt, dass die vielleicht ein bisschen Geldprobleme haben oder einfach auch gelockt werden, weil es ist ja nicht wenig Geld, sag ich mal, für die relativ kleine Handlung, die man da begeht, was natürlich vom Gesetz her keine kleine Handlung ist, ist ganz klar. Von dem Geld her wäre es natürlich leicht für ihn das Geld gewesen, und da kann ich für mich nur sagen, also lasst euch bloß nicht von irgendjemandem anquatschen. Also ich will jetzt auch mal sagen, das ist ja natürlich ein sehr, sehr heftiger Einschnitt auch ins Leben, ne? Wenn man unbescholten gelebt hat vorher und dann 8,5 Monate in U-Haft ist. Ja, das ist hart, das ist wirklich hart. Wie hast du denn diese Haftzeit erlebt oder wie war das? Ja, das ist so ganz schwierig. Also die ersten 2 Wochen waren natürlich am härtesten. Also die erste Nacht allein war schon so dubios irgendwie, weil, ich sag mal so, die Zollbeamten waren relativ nett. Die sind mit mir sogar noch dann auf eine Tankstelle gefahren, haben für mich Zigaretten geholt, bevor sie mich dann in die JVA gebracht haben. Und die erste Nacht war, ich kam da in diese Zelle rein, und das war gruselig. Also ich habe mich da um die eigene Achse gedreht, mir das alles angeguckt und habe für mich nur gedacht, ich glaube das jetzt einfach mal gar nicht. Einzelzelle? Es war eine Doppelzelle, aber ich war zunächst alleine drin. Es war halt so eine Einlieferungszelle, in der man dann so die erste Nacht verbringt, bevor man dann dem Haftrichter vorgeführt wird, wenn man dann dementsprechend zeitlich erwischt wird. Was war das Heftigste oder das Unangenehmste für dich, was du jetzt in diesen 8,5 Monaten Knast erlebt hast? Das Geheimhalten meiner Homosexualität war das Heftigste eigentlich, weil... Warum hast du es geheim halten wollen? weil das ein Spießrutenlauf ist, ja. gerade im Gefängnis auch. Ich meine, es ist in U-Haft ein bisschen anders, weil da relativ großer Durchlauf ist, also es ist immer ein Kommen und Gehen ohne Ende. Und da ist es vielleicht noch nicht ganz so extrem, aber wenn man dann in Strafhaft gehen muss, weil es eben vom Gericht her so entschieden wird, dann ist es eben besser, wenn das geheim bleibt, weil es ist eben, kommt eben auch vor, dass bekannt Homosexuelle dann gepiesackt werden oder es zum Teil eben sogar zu Vergewaltigungen kommt. Und es ist dir gelungen, es geheim zu halten? Das ist mir gelungen, ja. Du hattest auch dein Verfahren jetzt, ne, hast du vorhin gesagt. Richtig. Wie ist das Urteil? Wie lautete das Urteil? Das Urteil lautete 2 Jahre, 2 Monate. Die Mindeststrafe sind 2 Jahre. Und alles, was über 2 Jahre ist, kann eben auch zur Bewährung nicht ausgesetzt werden. Und ich habe aufgrund von Vergangenheit und auch von Drogenkonsum, weil ich eben auch durch Drogenkonsum in extreme finanzielle Schwierigkeiten geraten bin, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, also die haben dann ein Gutachten erstellt und daraufhin habe ich den Paragraphen 21 bekommen, das ist verminderte Schuldfähigkeit. Und daraufhin ist das Urteil dann auch relativ milde ausgefallen. Dann habe ich auch eine sehr gute Sozialprognose. Ich habe unwahrscheinlich liebe Freunde gehabt, die mir sehr geholfen haben. Meine Familie hat mir unwahrscheinlich geholfen. Also man hat jetzt diese 8,5 Monate sind angerechnet worden? Werden angerechnet. Hast du jetzt noch eine Bewährungsstrafe? Das habe ich nicht richtig verstanden, Gal. Es ist keine Bewährungsstrafe. Der Haftbefehl wurde jetzt erstmal außer Kraft gesetzt, weil die EU-Haft jetzt wirklich sehr lange gedauert hat. Es ist im Prinzip nicht unbedingt üblich, dass das so lange dauert. Also dieses Thema heute Nacht bei mir heißt, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Das würdest du wahrscheinlich nie wieder tun, sowas. Ne? Nein, mit Sicherheit nicht. Und das ist auch eben, was ich sagen will, dass es so kommt, also was ich eben, da hatte ich vorhin auch schon mal angesetzt, dass Leute angesprochen werden, die dann mit wenig, relativ einer geringen Menge dann rübergeschickt werden und dann wird hinterher mit einem großen Lastwagen hinterhergefahren, so als Ablenkungsmanöver gewissermaßen. Ja. Und, also, was heißt Lernen heute Nacht? Diese 090er Nummern im Internet und das ist jetzt ein Warnsignal an alle Jungs in den Schulen, Pornokinos in Amsterdam. Lasst euch da nicht diesbezüglich anquatschen, ne? Und macht solche Sachen nicht. Genau. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute für das, was du jetzt planst und vorhast. Alles klar, ich danke dir. Andreas, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Erdal, 23 Jahre alt, morgen. Hallo Erdal. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du wegen des Geldes oder hast du wegen des Geldes gemacht? Das Problem ist, ich mache es immer noch. Und das ist so, dass ich vor 2 Jahren ein Geschäft geöffnet habe, übernommen habe, von einem sogenannten Freund. Das Geschäft lief auch ganz gut. Cool. Was für ein Geschäft? Es war so ein kleines Bistro, wo auch Spielautomaten drin waren. Ja. Und das Geschäft lief eigentlich vorerst ganz gut und dann ging es den Bach runter. Dabei hatte ich schon ein bisschen Schulden an ihm persönlich, weil ich das komplette Geld noch nicht bezahlt hatte. Also, kleine Bitte zwischendurch, mach mal bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz leise. Schalt den Ton weg. Ja, weil du da gerade redest, da höre ich dir noch mit zu. Ja, du hörst mich ja auch am Telefon. Ja, stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall war das Problem dann so gewesen, dass ich viele Schulden hatte bei ihm und dann noch bei der Bank ein bisschen. Dabei habe ich dann an den Spielautomaten gelernt, was man da manchmal an Geld verdienen kann. Wenn man da 5 Mark reinschmeißt, kommen da manchmal 50 Jumbo-Spiele und dann hat man dann eben 300 Mark. Und ja, da bin ich dann irgendwann auch mal ins Spielcasino gegangen. Und dann geht es dann natürlich nicht mehr um 50 oder 100 Mark, sondern um ein paar Mark mehr. Allerdings, ja. Und hattest du überhaupt genug Kohle, dorthin zu gehen? Ja, das Problem war, am Anfang hatte ich wenig Kohle. Ich habe mir mal Geld geborgt von dem Konto erstmal, dann von den Geschwistern, dann von der Familie, eben den Familienangehörigen bzw. Verwandten. Und dann auch von Freunden. Und das wurde dann immer mehr und meine Schulden wurden auch immer mehr. Also du bist in geschäftliche Schwierigkeiten gekommen. Genau. Und hast versucht, dieses Geld irgendwie wieder zu gewinnen, indem du in ein Spielcasino gegangen bist und hast da ganz viel Geld verspielt. Genau. Und hast noch mehr Schulden gemacht. Und ich habe dann noch mehr Schulden gemacht. Wie viele Schulden hast du denn gemacht? Ja, das hat mich ungefähr habe ich jetzt Schulden, wo ich nur 35.000 abdecken wollte, habe ich jetzt circa 100 oder 120.000. Ich habe das nicht ganz nachgezählt. Also mit 35 fing es an, 35.000 Schulden? Ja, weil das Geschäft eben 35.000 verschuldet war an die Bank, an Rechnung und eben auch... Verstehe, und jetzt 120.000. Ja, weil es geht schnell. 120.000 Mark verprasst, also den Rest, das, also fast 100.000 Mark verprasst im Spielcasino. Genau, ja. Und so viel Geld, ist es dir wirklich gelungen, so viel Geld zusammen zu schnorren oder dir auszuleihen? Das Problem war folgendes, am Anfang war ich ja gut im Gewinn gewesen immer. Das heißt, ich hab mal, wenn ich mit 300, 400 Mark hingegangen bin ich mit 1000 zurückgekommen. Hab das Geld zurückgegeben, was ich von den Freunden hatte, hab denen noch 100 Mark dazugegeben, für die war das eben gut, dass ich dann eben 400 Mark am Abend gegeben habe, obwohl ich nur 300 ausgeliehen hatte. Und somit hattest du Vertrauen geschaffen bei den Leuten? Sozusagen. Und die haben dir dann wieder was gegeben hinterher? Ich habe dich nicht gehört. Und dann haben die dir wieder was gegeben später? Genau. Die haben mir das dann wieder ausgeliehen, beziehungsweise ich habe dann... Weil ich eben viele Leute kannte vorher auch schon, weil die gedacht haben, ich investiere das eben für das Geschäft, obwohl sie nicht wussten, dass ich das schon dann aufgegeben hatte und habe dann immer mehr ausgegeben. Also, Erdal, das ist ja nun eine wirkliche Katastrophe. Jetzt stehst du da mit deinen 23 Jahren und hast 120.000 Mark Schulden. Genau. Jetzt noch die Frage, wann hast du denn für dich gesagt, so geht das nicht mit dem Spielcasino? Ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich das aufhören. Wann war das? Das war nie der Fall. Ich würde heute genauso viel, wenn ich heute nochmal 1.000, 5.000 Mark bekommen würde, würde ich da sofort wieder hinrennen. Da gibt es einen Kopier, ja, der geht mir richtig tierisch auf den Sack. Das ist meistens so, dass ich dann immer gewinne. Und kaum ist der am Tisch in Wiesbaden, das ist so einer, der sieht auch aus wie ein Zuhälter mit einer großen Brille und weißen Haaren. Ich glaube, das ist so ein Meisterkopier dort, bei dem verliere ich dann immer. Ja. Das ist voll krass. Aber bei den anderen gewinne ich alles. Daher auch dein Ausspruch gerade am Anfang, ich mache das immer noch wegen des Geldes. Das heißt, du würdest immer wieder ins Spielcasino gehen. Aber ich habe mich auch beworben, Domian, beim Stefan Rath, bei diesem 100.000 Mark Gewinnspiel, damit ich die Schulden auf einmal decke, weißt du, mit diesem Schnickschnack-Spiel und kam da nicht durch. Ja. Und überall probiere ich das immer wieder mal, dass ich da irgendwo vielleicht 50.000 gleich gewinne und dann aufhöre, weißt du, aber das geht nicht. Aber ist dir das jetzt nicht schon eine Lehre genug, dass du das schon auf 120.000 Mark hast ansammeln lassen? Meinst du nicht, dass du endlich mal der Punkt gekommen ist, wo du wirklich ganz krass die Notbremse ziehen müsstest und versuchen solltest, auf legalem Wege die Schulden abzuzahlen? Das ist jetzt es gibt doch auf dem legalen Wege nichts, wo du 120.000 Mark verdienen kannst. Auf einen Schlag nicht. Das ist eine mühselige Sache, die vielleicht 10, 20 Jahre dauert, ja. Ja, nur das Problem ist auch folgendes. Ich bin jetzt auch abgefischt von dem Ort, wo ich die ganze Zeit gelebt habe, weil die ganzen Freunde auf ihr Geld warten und glauben, das kommt dann auch irgendwann. Die Banken haben das schon längst, glaube ich, abgehakt und haben jetzt, ich kriege andauernd Mahnungen und desgleichen und ich kann das jetzt nicht decken und ich kann nicht heute anfangen, 2.000 Mark irgendwo oder 3.000 Mark zu arbeiten. Gut, aber die Alternative ist ja, dass du immer mehr reinschlitterst. Du hast ja die Hoffnung, jetzt irgendwie nochmal einen Batzen zu gewinnen, aber du siehst ja, wie es sich entwickelt hat. Das kannst du dir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich alles abschminken und irgendwann hast du 150.000 Mark Schulden und so weiter. Und du betrügst ja jetzt deine Freunde und Verwandten und Bekannten ja auch, indem du quasi jetzt signalisierst, ich kann euch das gar nicht mehr wiedergeben, ich hau ab. Du bist ja schon abgehauen, sagst du. Ist so, ne? Ja, ist so. Das heißt, ich habe jetzt auch bei dem Freund... Du kommst ja immer mehr in eine Spirale rein, wo du dich so verzettelst, dass du irgendwann gar keine Luft mehr kriegst. Ja, nur es gibt ja keine andere Alternative für mich. Ich muss jetzt schnell an das Geld kommen und ich möchte es auch gerne in dem Wege machen. Du kommst aber nicht schnell ans Geld, das ist ja das Ding. Das bildet man sich dann immer ein. Die Alternative ist wirklich einfach klar Tisch zu machen. Mit allem Übel, was dazugehört. Zur Schuldnerberatung zu gehen, denen alles hinzulegen, wie die Sache aussieht und dich beraten zu lassen. Die helfen da auch einem nicht weiter, denke ich mal. Ich glaube, wenn es diesen Scheißkopier dort nicht geben würde. Ach komm, mach's doch nicht fest an diesem einen Mann. Ist doch Quatsch. Nee, das ist wirklich so. Der hat so eine riesen Brille auf, müsstest du dir mal anschauen. Der sitzt dann immer dort am Tisch und wenn der spielt, und das Komische ist, wenn man dann in der Spielhalle drin ist, ja, und wenn man dann ein paar Mark gewonnen hat, dann hört man dann auch nicht mehr auf. Das ist genau der Punkt. Du hast es ja jetzt selbst ausgesprochen. Du bist spielsüchtig, Erdal. Das war ich ja nie. Ich war es ja nicht. Ich würde es ja auch nicht mehr sein, wenn ich diese Schulden nicht mehr Ja, ja, sagen, das weiß ich nicht, ob das so wäre. Aber ja, das Problem ist ja jetzt, dass man. Wenn ich heute in irgendeiner Fernsehsendung bei diesem, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, ja, wenn ich jetzt in irgendeiner Fernsehsendung 100.000 Mark gewinne, dann höre ich damit auf. Ja, wenn meine Schulden sagt, weißt du was, ja, ihr könnt mich alle mal, ich okay, habe den Scheiß gemacht und ihr habt den Geld hier und ihr habt okay, Geld. Okay, mag ja vielleicht alles sein, aber das sind alles Wenn-Sätze. Wenn. Die Wahrscheinlichkeit, dass du 100.000 Mark irgendwo gewinnst, ist gleich Null. Der ist wirklich gleich Null. Nee, stimmt nicht, da habe ich schon mal gewonnen, wenn dieser Kopier nicht kommen würde. Ja, komm, ach. Ich also schon jetzt, mal nein, pass auf, jetzt, es gibt wirklich nur zwei Wege. Entweder du gehst jetzt diesen Weg weiter, mit der hohen Gefahr, dass du dich noch weiter verschuldest, ja, oder du gehst wirklich den ganz harten anderen Weg und offenbarst deine Schulden, gehst zu einer Schuldnerberatung und lässt dich da von Fachleuten beraten, wie man sich jetzt verhält in deiner Situation. Nur die beiden Möglichkeiten. Als andere, du kannst dir natürlich auch die Welt schön reden. Ich weiß, dass ich dich jetzt überhaupt nicht schnell überzeugen kann, aber ich habe dir das mal so gesagt, von meiner Warte aus. Nein, und ich würde dir auch gerne noch, zumindest, dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du es machst oder nicht, noch eine Telefonnummer von der Schuldnerberatung an die Hand geben. Das wäre lieb, nur Domian, ich meine, guck mal, ich bin 23. Wenn ich heute zu einer Schuldnerberatung gebe und der mir sagt, weißt du was, du gehst jetzt arbeiten, ganz normal wie jeder andere. Lass uns mal nicht vorgreifen, was die sagen. Das sind Leute, die mit allen Wassern gewaschen sind. Die haben noch härtere Fälle zu bearbeiten gehabt als dein Fall. Ja. Mach es doch nur mal, erkundige dich doch mal. Vielleicht. Alles klar, ich würde mich dafür gerade mal, ich würde da hingehen und so, dann mich dann aber ich glaube. Dann legst du es bitte auf und wir rufen dich nochmal an und geben dir die Telefonnummer, okay? Das Problem ist, darf ich noch was sagen? Ja. Das Problem ist folgendes. Jetzt habe ich ja diese, weiß nicht was das für eine Summe, 100 bis 120.000 Mark Schulden. Mhm. Ja. Aber ich weiß, wenn ich jetzt dorthin gehe, ins Spielcasino. Mhm. Und es muss ja auch nicht unbedingt in Wiesbaden sein, weil da dieser Kopier eben, der ist echt, okay, der ist echt krass. Aber, den Kopier lasse ich jetzt erstmal weg. Ja. Da war auch schon mal eine Frau, das war auch eine Türkin, eine Landsfrau von mir, ja. Die war aber sau alt gewesen, sonst hätte ich sie wirklich noch in dem... Ich breche jetzt erstmal ab, weil ich wirklich sehr in Zeitnot im Moment bin. Wir rufen dich nochmal an wegen der Schulterberatung. Und du kannst auch mit meiner Psychologin nochmal ein paar Worte reden. Das ist doch scheiße. Ich wollte gerade noch was... Nein, aber ich habe mir gar nicht mehr zu. Nein, das kann ich jetzt wirklich nicht. Wir haben 10 Minuten geredet. Das ist doch echt kacke, Domian. Dann gehst du bei Stefan Raab weitermachen. Dann gehst du zu Stefan Raab. Das ist doch ich habe aber hier eine Barbara. Wir haben 10 Minuten miteinander geredet. Das ist ja auch ziemlich lange, finde ich. Barbara ist noch da. 23 Jahre alt. Hallo, Barbara. Ja, hallo, Domian. Hallo. Jetzt haben wir sehr wenig Zeit, weil er da ein bisschen penetrant zum Schluss war. Ja. Aber wir versuchen es noch. Ja, also ich mache noch Telefonsex. Du machst auch Telefonsex? Ich mache Telefonsex, ja. Auch ausschließlich wegen des Geldes oder macht es dir auch Spaß? Ich habe es mir leichter vorgestellt. Also ursprünglich war es wegen des Geldes. Es gibt, wie die andere Frau schon sagt, auch sehr nette Gespräche, aber es ist anstrengender, als ich dachte. Mhm. Wie lange machst du das schon? Noch nicht sehr lange, also erst ein paar Wochen jetzt. Ach, ganz frisch dabei. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Die Idee haben mir eigentlich auf die Idee meine Freunde gebracht, weil sie immer wieder sagten, nette Stimme und so, und gelesen habe ich die Anzeige in der Zeitung. Mhm. Wie waren so die ersten Telefonate? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man zum ersten Mal dann sowas machen muss. Und es ist sehr schwierig. Also ich hatte den Vorteil, ich habe mir Gott sei Dank vorher ein Buch gekauft, was eine Frau als Mitschnitte geschrieben hatte. Und bin da erstmal mit einigen Themen konfrontiert worden, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und ich hatte sofort in der ersten Stunde wirklich querbeet schon alles durch. Ne? Mhm. Es gibt, wie gesagt, sehr nette Leute, die sich einfach nur nett unterhalten wollen. Wie arbeitest du denn? Arbeitest du auch zu Hause? Ich arbeite zu Hause, ja. Ja. Und ich kann mich da einwählen, wann immer ich will. Mhm. Ich habe auch die Möglichkeit, die Gespräche wegzuklicken, wenn sie mir nicht gefallen. Mhm. Und ja, keinerlei Verpflichtungen nicht. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Ganz normal gearbeitet im sozialen Beruf. In einem sozialen Beruf. Darf ich mal gedacht, was war im sozialen Beruf? Mit Kindern habe ich gearbeitet. Mit Kindern. Mhm. Ja. Wie viel verdienst du denn jetzt? Du machst es noch nicht lange, aber du kannst ja schon so ein bisschen. Sie rechnen zweimal im Monat ab und ich habe jetzt einmal die Abrechnung schon bekommen und das waren so für 10 Tage so über 700 Mark. Mhm. Bist du damit zufrieden? Ja, doch. Ja. War mehr, als ich erwartet hatte. Gab es denn schon eine Situation, die dir doch sehr, sehr unangenehm oder sehr, sehr peinlich vielleicht auch war am Telefon? Ja, natürlich. Also es sind Gespräche über sexuelle Vorlieben, die was auch verboten sind, wo halt Männer drauf stehen. Dann hatte ich Morddrohungen, dann hatte ich Leute, die was mir erzählt haben, dass die Freundin gerade verunglückt ist, die was sie einfach nur ausreden wollen. Also teilweise auch sehr belastend. Gehst du denn auf solche Dinge ein? Also du sagst, sexuelle Praktiken, die eigentlich verboten sind. Machst du das dann mit oder sagst du dann kategorisch nein, soweit gehe ich doch, nicht? Doch, ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden. Mhm. Das ist aber auch heftig, ne? Ja, aber ich denke, also ich habe es deswegen gemacht, weil ich mir denke, dann soll der seine Lust bei mir lassen und danach friedlich ins Bett gehen und schlafen, anstatt dass er sie wirklich auslebt. Also die Erfahrung ist in den ersten Wochen, die sind so ein bisschen ambivalent bei dir, es macht Spaß, aber es ist auch schwierig, oder auch ungewöhnliche Sache. Bist du denn fest entschlossen, es weiterzumachen? Erstmal schon. Also der Schluss von diesem Buch, was ich gerade erzählt habe, die hat geschrieben, sie versteht nicht, wie mal lang dass man es aushalten kann. Sie hat, glaube ich, 4 Monate ausgehalten. Und ich kann schon verstehen, dass da viele dann scheitern, weil sie es mir auch viel leichter vorgestellt haben. Also ich hoffe, dass du für dich die richtige Entscheidung triffst. Ja, und dass danke. Du nicht Schaden davon trägst, an deinen Gefühlen, an deiner Seele. Ich werde versuchen, da ein bisschen Abstand zu halten. Ich wünsche alles Gute, Barbara. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. In der Technik war Markus Liebetanz. Wir sind morgen wieder da um 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.